Kundgabe 5564. Empfangen durch Bertha Duda am Weihnachten, 25.12.1952. Stimme des Vaters. Die Stimme des Vaters solltet ihr in jedem Wort erkennen, das euch zugeht von oben. Es ist mein Geist, der euch anspricht. Es ist meine Kraft, die euch zuströmt. Es ist Licht von meinem Licht, das auf euch ausstrahlet. Es ist das Wort, das meine unendliche Liebe prägt für euch, auf das ihr mich verstehet, auf das ihr meinen Willen erfüllet, getröstet werdet in der Not und belehret werdet in aller Wahrheit. Nur einer kann euch diese Wahrheit vermitteln, euer Gott und Vater von Ewigkeit, der euch darum belehret, damit ihr ihn erkennet und ihn lieben lernet. Denn ich will eure Liebe. Darum spreche ich euch an, die ihr mich nicht sehen könnet und folglich mich auch nicht anstrebet, so ihr kein Wissen habet, dem ihr Glauben schenken könnet. Ich aber will, dass ihr an mich glaubet und tue darum alles, um euch zu diesem Glauben zu verhelfen. Ich offenbare mich euch. Ihr Menschen könnet dieses Gnadengeschenk nicht in seiner vollen Bedeutung ermessen. Der Herr der Unendlichkeit, der ewige Gott und Schöpfer, der alles erstehen ließ, was euren Augen sichtbar ist und unendliche euch unsichtbare Werke erschaffen hat. Er neigt sich euch liebevoll zu. Er spricht den einzelnen Menschen an, wie er aber auch durch jene zu allen Menschen redet. Er offenbart sich euch. Und nur wenige Menschen erkennen meine Stimme. Diese wenigen aber sind auch erleuchteten Geistes. Denn wer mich zu hören vermag, wer mich selbst erkennet in dem Wort, das ich zur Erde leite, der ist auch von der Kraft meines Geistes durchstrahlt. Und er hat nun einen völlig anderen Blick für alles Geschehen, für alles, was ihn umgibt und was er erlebt. Mein Geist erleuchtet sein Denken und gibt ihm auch Klarheit über alle Zusammenhänge. Er kann nicht mehr zweifeln, eben weil er mich selbst erkennt, so ich ihn anspreche durch mein Wort. Wo mein Geist wirket, dort ist auch Wissen. Und Wissen ist Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Wo aber findet ihr Menschen noch ein Licht auf der Erde? Die Menschen wandeln in der Finsternis. Sie sind verdunkelten Geistes. Sie denken nicht nach. Und würden sie nachdenken, so würden sie zu keinem Ergebnis kommen, das beständig wäre. Es ist Finsternis auf Erden, die nur durch ein Licht von oben verdrängt werden kann. Ich aber bin stets bereit, euch ein Licht anzuzünden. Ich bin stets bereit, mit meiner Geisteskraft euch zu durchstrahlen, so ihr nur bereit seid, die Worte meiner Liebe entgegenzunehmen, so ihr nur eure Herzen öffnen möchtet, um den Strom meiner Liebe einfließen zu lassen, so ihr Menschen nur begehrtet, mich zu hören. Ich möchte, dass ihr mich lieben lernet, darum müsstet ihr mich anhören. Ihr müsstet meine Offenbarungen entgegennehmen, und es wird Licht werden in euch, denn ihr dringet dann ein in die Geheimnisse meiner ewigen Liebe, in meinen Heilsplan von Ewigkeit. Ihr erkennet euch selbst und eure Erdenaufgabe. Ihr erkennet mich und schenket mir dann eure Liebe, und ihr sehnet euch nach meiner Stimme, dass sie euch ertöne ewiglich. Amen.